Laut der südkoreanischen Internetzeitung Minplus berichtete ein Künstler am 14. Oktober über die niederträchtige Repressalie der Behörden gegen die Welt der Kunst. Als ein Beispiel wurde genannt, dass ein Regisseur im letzten Jahr von der Regierung bestraft wurde, weil er vor 2 Jahren ein satirisches Theaterstück über Park Jong-hee geschrieben hatte.